Thema. Restaurants. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Die Fastfood-Kultur blüht. Besonders für unsere Generation ist es cool, in einem Fastfood-Restaurant zu futtern. Fastfood-Restaurants gibt es an jeder Ecke. Und man kann ohne Zeitverlust ein warmes Mittagessen bekommen. Für Kids gilt es außerdem als eine Art Gemeinschaftserlebnis, da können sie beim Essen quasseln und herumtoben. Schnellrestaurants sind so ausgestattet, dass man dieses Gefühl hat. Doch auch für Leute bestens geeignet, die nur eine halbe Stunde Mittagspause haben, oder für Männer, die nicht kochen können. Ein weiterer Vorteil, dass man die Burger auch mitnehmen und im Gehen verzehren kann. Was aber die Qualität betrifft, da habe ich meine Bedenken. Fast Food finde ich einfach eklig. Braten in Öl macht die Speisen zusätzlich noch kalorienreicher. Und das führt zu Übergewicht. Das sieht man doch auf Bild 1. Ohne sie beleidigen zu wollen, würde ich der Dame da wärmstens empfehlen, auf Fast Food zu verzichten. Fast Food kann außerdem Allergien oder Lebensmittelintoleranz auslösen. Hamburger enthalten viele Geschmacksverstärker und verderben den Geschmack. Dann schmecken auch natürliche Lebensmittel nach nichts. Ich muss einräumen, Fast Food ist vielleicht mehr als Burger und Fritten. Hochwertige vegetarische Burger oder Chickenfilets mit frischem Salat kriegt man aber nicht überall in der Stadt. Ein Menü mit Cola in einem Schnellrestaurant ist außerdem teuer. Natürlich kostet ein Drei-Gänge-Menü in einem besseren Restaurant das Dreifache. Dafür kann man dort richtiges Essen bekommen und den professionellen Service genießen. Auch wenn man nicht jeden Tag fein essen gehen kann, lohnt sich ein Restaurantbesuch zu besonderen Anlässen wie Namenstagen oder Hochzeitstagen. Aber es macht auch Spaß, nach einer schweren Woche mit Freunden auszugehen und die Spezialitäten des Hauses auszuprobieren. Zum Glück haben die meisten Restaurants auch ein Tagesmenü. Das ist zwar nicht dasselbe wie à la carte bestellen, aber immerhin ein schnelles und ausgiebiges Mittagessen für Jugendliche nach der Schule. Will ein Pärchen ein romantisches Abendessen verzehren, ruft der Mann vorher sicherheitshalber im Restaurant an, um einen Tisch zu reservieren. Beim Eintreffen der Gäste steht der Tisch schon bereit. Der Kellner begrüßt sie und hilft der Dame beim Ablegen der Garderobe. Dann werden sie zum Tisch geleitet. Der Kellner überreicht ihnen die Speisekarte und nimmt sogleich die Aperitifbestellung auf oder empfiehlt die Tagesspezialität. Er nimmt die Bestellung der Speisen auf und informiert die Gäste über die Wartezeiten bei speziellen Gerichten. Dann werden die einzelnen Gänge serviert. Nachdem alle Teller abserviert sind und der Tisch gereinigt worden ist, bringt der Kellner die Rechnung und kassiert den Rechnungsbetrag. Dann bedankt er sich für den Restaurantbesuch und verabschiedet sich von den Gästen. So in etwa sieht ein perfekter Abend im Restaurant aus.